Ach, ich find's ganz schön langweilig in letzter Zeit. Mein Junge, dieser Friede ist etwas, das sich alle Kämpfer wünschen. Sicher, ich frage mich nur, was Ganon vorhat. Eure Majestät, Ganon und seine Untergebenen haben die Insel Koridai überfallen. Wie können wir helfen? Es steht geschrieben, dass nur Link Ganon schlagen kann. Großartig, ich packe sofort meine Sachen. Dafür ist keine Zeit mehr, dein Schwert ist ausreichend. Bekomme ich keinen Kuss, damit ich heil zurückkehre? Darauf kannst du lange warten. Squadola, wir sind in der Luft. Wow, was sind das für seltsame Gestalten? Das sind die Fratzen des Bösen. Du musst jede davon besiegen. Dann sollte ich besser anfangen, Quona. Hier habe ich die Karte. Wo willst du beginnen?